Erster, ich werde für Zion und Jerusalem sprechen. Ich werde nicht ruhen. Ihre Gerechtigkeit wird wie Licht leuchten. Ihre Rettung wird wie eine Fackel sein. Zweiter, alle Völker werden deine Gerechtigkeit sehen. Alle Könige werden deine Schönheit sehen. Gott wird dir einen neuen Namen geben. Gott wird diesen Namen bestimmen. Dritter, du wirst eine schöne Krone in Gottes Hand sein. Du wirst ein königlicher Kranz in Gottes Hand sein. Vierter, man wird dich nicht mehr Verlassene nennen. Dein Land wird nicht mehr Wüstenei heißen. Man nennt dich meine Freude an ihr. Dein Land nennt man Verheiratete. Gott hat Freude an dir. Dein Land wird wieder verheiratet sein. Fünfter, ein junger Mann heiratet eine junge Frau. So werden deine Kinder zu dir gehören. Dein Gott wird sich über dich freuen. Er freut sich wie ein Bräutigam über seine Braut. Sechster, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, Jerusalem. Sie sollen Tag und Nacht sprechen. Sie sollen niemals schweigen. Ihr sollt Gott erinnern. Ruht nicht. Siebter, gibt Gott keine Ruhe. Er soll Jerusalem wieder aufbauen. Er soll es zu einem Ort des Lobes machen. Alle Menschen sollen Jerusalem loben. Achter, Gott hat fest versprochen. Er wird dein Getreide nicht den Feinden geben. Fremde sollen deinen Wein nicht trinken. Du hast hart dafür gearbeitet. Neunter, die Menschen, die ernten, sollen es essen. Sie sollen Gott dafür loben. Die Menschen, die den Wein ernten, sollen ihn trinken. Sie sollen ihn in meinen heiligen Höfen trinken. Zehnter, geht durch die Tore. Macht den Weg für das Volk bereit. Macht Platz. Nehmt alle Steine weg. Stellt ein Zeichen für die Völker auf. Elfter, Gott lässt überall auf der Welt sagen, sagt zu Zion, deine Hilfe kommt. Seine Belohnung kommt mit ihm. Was er verdient hat, ist schon da. Zwölfter, Mann wird sie das heilige Volk nennen. Man nennt sie, die Gott gerettet hat. Dich, Zion, nennt man die Auserwählte. Man nennt dich Stadt, die nicht verlassen wurde.